Und an dem Tag, da er sagen wird, ruft meine Teilhaber, die ihr angegeben habt, werden sie sie anrufen, aber sie werden ihnen nicht antworten. Und wir werden zwischen ihnen einen Ort der Vernichtung einrichten.